Das Wochenende beginnt und wieder schlafe ich nicht aus. Der Wecker treibt mich aus dem Bett, Adrenalin aus dem Haus, so sieht's aus. Am Abend gab es keinen Rausch, ja ich weiß, fit ist anders, trotzdem wollte ich nie den Tausch. Mit denen, die heute bestimmt wieder am Rand der Straße stehen und sich mit leeren Blicken fragen, warum wir diesen Weg begehen. Wir können sehen, was diesen Lemmingen verborgen ist, wie der Begriff der Freiheit in dem Blendwerk so verbogen ist, verlogen ist, was durch die Druckerpresse geht und die modernen Volksempfänger täglich über den Sender geht. Es widerstrebt mir, wie man mit unserer Zukunft spielt und grinsend im Gesicht auch noch nach unseren letzten Talern schielt. Die Strategie unserer Herrscher ist bekannt, ja diesen Herren ist bekannt, dass sie zerstören unser Land. Wo ist der Aufstand? Wie fast im ganzen Rest der Welt, noch ist es möglich, noch ist das letzte Urteil nicht gefällt. Vorwärts, vorwärts, die Fanfare schmettert hell, raus auf die Straße, dem System entgegenstellen. Man sieht ein schwarzes, weißes, rotes Fahnenmeer. Hast kein Balkon und kaum ein Fenster, bleibt an solchen Tagen leer. Deutsche da am Straßenrand, lasst das Klotzen sein. Raus auf die Straße, reiht euch ein. Volksgenossen, lasst das Klotzen sein. Einsatz für die Nation, es wird auch eure Zukunft sein. Für diesen Aufstand marschieren wir fast wöchentlich, auch dieses Wochenende geht es wieder in die Öffentlichkeit, den Protest auf die Straße zu tragen. Dass ihr Gutmenschen uns nicht leiden könnt, braucht ihr uns nicht zu sagen. Ihr Land plagen, ihr seid die Krankheit hier im Land. 1968, ja, da legtet ihr den Brand durch eure Hand. Vergiftet ihr unsere Nation, der Protest dagegen ist der Antrieb unserer Rebellion. Und so geht's raus auf die Straße, für Volk, Nation und Rasse. Vorwärts für Deutschland, wir allein gegen die Masse, einer für alle. Das Prinzip der Volksgemeinschaft, alle für einen, wir wissen, was ein Volk für einen schafft. Widerstand muss praktisch werden, darum geht's auch heute. Den Druck von außen, der da kommt, wird sich auch heute nicht gebeugt und nie bereut. Haben wir unsere Entscheidung, diesen Weg zu gehen, ist richtig, ja, das wissen alle reihum. Vorwärts, vorwärts, die Fanfare schmettert hell, raus auf die Straße, dem System entgegenstellen. Man sieht ein schwarzes, weißes, rotes Fahnenmeer. Hast kein Balkon und kaum ein Fenster, bleibt an solchen Tagen leer. Deutsche da am Straßenrand, lasst das Klotzen sein, raus auf die Straße. Reiht euch ein, Volksgenossen, lasst das Klotzen sein. Einsatz für die Nation, es wird auch eure Zukunft sein. Die Black Pearl, sie anführt. Was werden sie sehen? Verängstigt der Kielratten an Bord eines maroden Schiffs? Nein, nein, sie werden freie Männer sehen. Und Freiheit! Und der Feind wird das Feuer unserer Kanonen sehen. Er wird das Rasseln unserer Schwerter hören. Und er wird wissen, wozu wir fähig sind. Wir aufbringen und im Schweiße unseres Angesichts und mit Mut in unseren Herzen. Gentlemen, hisst die Flaggen. Hisst die Flaggen. Hisst die Flaggen. Hisst die Flaggen. Ach, geht es auf unserer Seite, Männer. Wir brauchen die nicht. Die Fanfare schmettert hell, raus auf die Straße, dem System entgegenstellen. Man sieht ein schwarzes, weißes, rotes Fahnenmeer. Hast kein Balkon und kaum ein Fenster, bleibt an solchen Tagen leer. Deutsche da am Straßenrand, lasst das Klotzen sein. Raus auf die Straße, reiht euch ein. Volksgenossen, lasst das Klotzen sein. Einsatz für die Nation, es wird auch eure Zukunft sein.